Über die weitreichenden Folgen des Zweiten Weltkriegs in der Dritten Welt findet man in deutschen Geschichtsbüchern allenfalls randständige Bemerkungen. Dabei haben Millionen von Soldaten aus Afrika, aus Asien und Ozeanien im Zweiten Weltkrieg an allen möglichen Fronten gekämpft. Aus Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Südostasien und Ozeanien dienten weite Teile der Dritten Welt als Schlachtfeld und blieben verwüstet zurück. Großbritannien verfügte mit der Royal Indian Army mit 2,5 Millionen Kolonialsoldaten über die größte Kolonialarmee. Wer hat schon mal gehört, dass bei der Befreiung der philippinischen Hauptstadt Manila von den japanischen Besatzern mehr Zivilisten starben als in Berlin, in Dresden oder Köln? 25.000 brasilianische Soldaten haben an der Seite der Alliierten in Italien gegen die Faschisten gekämpft. Im Kampf gegen faschistische Kriegstreiber bezogen aber nicht nur die Alliierten von Anfang an ihre Kolonien in den Weltkrieg ein. Auch Nazi-Deutschland bezog über die Kollaboration mit dem Vichy-Regime Unterstützung. Die kolonisierten Länder mussten nicht nur kriegswichtige Materialien wie Kautschuk liefern. Neben Millionen von Soldaten stellten sie auch Zwangsarbeiterinnen, die die Alliierten unterstützten. Allerdings gab es nicht nur Opfer, es gab auch Kollaborateure, die an der Seite der faschistischen Achsenmächte kämpften. Diese Länder fingen erst nach dem Ende der Kolonisation langsam an, ihre Version der Kriegsgeschichte aufzuarbeiten, für die sich aber in Europa kaum jemand interessiert. Über dieses vergessene Kapitel der Geschichte hat das Rheinische Journalistinnenbüro aus Köln in dem Buch »Unsere Opfer zählen nicht« berichtet. Dank ihrer akribischen Archivarbeit und einer Sammlung von Interviews mit Veteranen und Zeitzeugen in über 30 Ländern hat das Autorinnenkollektiv Schlaglichter auf diese Kriegsschauplätze geworfen. Karl Rössel, einer der Autoren, gewährt hier nur ein paar Einblicke in das umfassende Recherchematerial. Sein Vortrag vom Mai in Freiburg ist nun hier in der Sendung O-Ton Playback zu hören. Und es wird ergänzt mit Musik von der Hip-Hop-Theatergruppe Mémoire Vive aus Straßburg. Die Theatergruppe widmet ihr Stück A No More der Erinnerung an die Schicksale der Kolonialsoldaten, deren Kinder heute teilweise als Migrantinnen in Frankreich leben. Ich habe erzählt, dass es sich nicht um ein kleines Randthema handelt, dass es nicht um kleine Gruppen geht, die in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergessen, verdrängt und verschwiegen wurden, sondern ganz wesentliche Teile, die an der Geschichte teilgenommen haben, nämlich alle die aus der Dritten Welt, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Und das waren mehr allein an Soldaten als zum Beispiel aus ganz Europa. Und es gab allein in China mehr Opfer als in Deutschland, Italien und Japan zusammen. Wir haben das dann mit einer Reihe von Beispielen illustriert, auch aus Asien, aus Ozeanien, ein bisschen zu Afrika. Wir haben problematisiert, dass auch die Terminierung des Krieges mit den Daten, die man bei uns so begeht, 1. September 1939, Kriegsbeginn mit dem deutschen Überfall auf Polen und 8. Mai 1945, Kriegsende mit der deutschen Kapitulation, nur für Europa stimmt, weil es in allen anderen Kontinenten andere Daten gab. Ich habe erzählt, dass in Afrika der Krieg 1935 begann mit dem italienischen Angriff auf Äthiopien. Das war auch ein Weltkrieg, der nur nicht wahrgenommen wurde, weil er halt in Afrika stattfand, aber es waren Soldaten und Armeen aus 17 Ländern daran beteiligt, aus drei verschiedenen Kontinenten, Hunderttausende, es gab Hunderttausende Tote. Lange bevor der Krieg in Europa begann. In Asien 1937 mit dem japanischen Angriff auf China. Das berühmte Massaker in Nanking war bereits Ende 1937 mit 300.000 Zivilisten, die innerhalb weniger Wochen massakriert wurden. In Asien dauerte der Krieg auch länger als in Europa, nicht bis Mai, das wissen die meisten, sondern bis August, September 1945. Und auf einigen pazifischen Inseln kämpften japanische Truppen auch danach weiter. Heute Abend will ich ein bisschen detaillierter über Afrikas Rolle im Zweiten Weltkrieg erzählen. Aus den britischen Kolonien Afrikas allein, die größte Kolonialarmee kam aus Indien mit 2,5 Millionen Soldaten auf britischer Seite. Das zweitgrößte Kontingent kam aus den britischen Kolonien in Afrika, ungefähr 1 Million Soldaten. Aus allen Kolonien zusammengenommen, unabhängig von weiteren 350.000 aus Südafrika. Diese britische Armee kam eigentlich auf ja, auf Kriegsschauplätzen in verschiedenen Kontinenten zum Einsatz. Zunächst in den Kämpfen um Äthiopien, dann in Nordafrika gegen das deutsche Afrikakorps. Die deutschen und italienischen Truppen haben ja 1942 versucht, von Libyen aus einen Vormarsch Richtung Ägypten. Das sollte letztlich in der Eroberung des Nahen Ostens von der einen Seite enden. Und ein zweiter Feldzug war geplant über den Kaukasus, über den Iran und den Irak, bis die Ölquellen des Nahen Ostens von der deutschen Wehrmacht oder der deutsch-italienischen gemeinsamen Verbänden eingenommen gewesen wären. Der Beginn davon war 1942 in Libyen. Und auch da waren auf der Gegenseite Hunderttausende Kolonialsoldaten im Einsatz, allein 60.000 Südafrikaner, aber auch Soldaten aus allen britischen Kolonien Afrikas. Danach kämpften sie im Nahen Osten, im Libanon, in Madagaskar und auch beispielsweise im Dschungel von Burma. 1944 haben 100.000 afrikanische Soldaten in Burma gekämpft. Sie wurden mit Schiffen dahingekarrt von den britischen Streitkräften. Es gab Meutereien, das alles ist nicht freiwillig geschehen. In vielen Fällen wurden die Soldaten zwangsrekrutiert. Es gab dagegen allerdings auch überall Widerstand, auch in den britischen Streitkräften, zum Beispiel bei der Verschiffung der Soldaten aus Ostafrika nach Indien, von wo sie dann nach Burma weitergeschickt wurden, sind sie erstmal in Streik getreten, weil ihnen nur die Hälfte des Überseesolls von britischen Soldaten zugestanden werden sollte. Es sind 25.000 Soldaten desertiert, weil sie mit der Behandlung, der rassistischen Behandlung von der britischen Offiziere nicht einverstanden waren. 25.000 allein in Ostafrika, allein in der britischen Armee. Die Soldaten der britischen Armee in Burma waren zentral, weil sie im Dschungelkampf gegen die japanischen Truppen sozusagen den Einmarsch nach Indien verhindert haben. Die größte britische Kolonie mit 320.000 Einwohnern und, wie ich schon sagte, auch der größten Kolonialarmee. Im Prinzip haben man da an der Grenze auch in Asien, in Burma, Kolonialsoldaten gegeneinander gekämpft. Afrikaner auf der einen Seite, indische Kolonialsoldaten auf der einen Seite und auch indische Kolonialsoldaten auf Seiten der Japaner. In der japanischen Armee waren bis zu 80.000 indische Freiwillige, die auf Seiten Japans gekämpft haben. Wir werden gleich noch Beispiele auch aus Afrika hören, aus Nordafrika, was Kollaborateure der faschistischen Achsenmächte in Afrika angeht. Ja. Die 25.000, die gar nicht erst nach Burma gekommen sind, die sind schon in Ostafrika desertiert. Aber im Endeffekt waren trotzdem 100.000 Afrikaner in Burma im Einsatz 1944. Zum Teil nicht mal mit Gewehren bewaffnet, man hat sie mit Macheten in den Dschungel gesteckt. Einer hat in einem Interview gesagt, dass er schwierig gewesen sei, aber letztlich von Vorteil, weil die japanischen Truppen im Dschungel Fallgruben für die alliierten Truppen gebildet hatten, in die die, wenn sie durch den Dschungel gingen, reinfallen könnten. Und dann kamen die Japaner mit ihren Bajonetten und dann hatten die Afrikaner ihre Macheten und hätten ihnen die Arme abgeschlagen, um sie daran zu hindern, sie zu erstechen. Das war übrigens nicht der einzige Kriegsschauplatz, wo teilweise afrikanische Soldaten unbewaffnet an die Front geschickt wurden. Auch aus dem südlichen Afrika wurden Soldaten in Nordafrika teilweise mit einfachsten Speeren mit in vordere Fronten geschickt oder sie hatten sowieso immer nur die zweitrangigen Dienstleistungsjobs, also oft als Dienstbotenträger, Sanitäter, Krankenpfleger. Sie waren in allen Kriegsschauplätzen Soldaten zweiter Klasse, später auch in Europa, auf allen Seiten, ob bei den Briten, ob bei den Franzosen, natürlich auch bei den faschistischen Mächten, die Kolonialsoldaten hatten. Sie bekamen nicht den gleichen Sold, sie waren nicht in den gleichen Kasernen untergebracht, sie hatten nicht die gleichen Offiziere, es gab keine schwarzen Offiziere, nahezu keinen afrikanischen Offizier im Zweiten Weltkrieg, indische schon, es war eine Berufsarmee, es gab 14.000 indische Offiziere, also die Kolonialmächte haben auch Abstufungen im Rassismus gemacht. Afrikanische Offiziere gab es nicht. Die Verpflegung der afrikanischen Soldaten in der britischen Armee, das hat mal einer ausgerechnet, Militärs sind ja auch Bürokraten und es wird ja immer gut nachgehalten, kostet ungefähr nur ein Drittel dessen, was weiße europäische Soldaten an Verpflegung brauchten. Sie bekamen oft keine Betten und Matratzen, sondern Pritschen und oder einfache Matten auf der Erde. Sie hatten in aller Regel keine vernünftige militärische Ausbildung und wurden trotzdem relativ flott an die Front geschickt. Sie liefen oft als Kanonenfutter in der ersten Reihe und hatten deshalb hohe Verluste, die allerdings nicht gezählt wurden, weil die Kolonialisierten niemand gezählt hat. Ihre Opfer wurden, wenn überhaupt, subsumiert unter die Opfer der Kolonialmächte, also Frankreich, Großbritannien und so weiter. Wenn man in irgendein Geschichtsbuch schaut, auch heute noch, Schulbuch, Geschichtsbuch, irgendwas hier an der Uni in Freiburg, und sich die Statistiken über die Toten des Zweiten Weltkriegs anschaut, dann wird man finden, das beginnt in aller Regel mit Deutschland, obwohl es nicht die meisten Toten in Deutschland gab, aber es steht häufig an erster Stelle, 5,2 Millionen ungefähr. Es variiert immer um ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend. Dann wird erwähnt die Sowjetunion mit 20 Millionen Toten als den meisten. Dann kommen französische, britische Tote. Aufgezählt werden alle europäischen Opfer bis zu 1400 bis 600 Opfern in Dänemark. Aber es fehlen beispielsweise die 20 Millionen Toten, die es allein in China gegeben hat, bis 21 Millionen ungefähr wird es geschätzt, mehr noch als in der Sowjetunion oder ungefähr genauso viel. Es fehlen 1 Million Tote auf den Philippinen, es fehlen Hunderttausende aus Afrika, es fehlen 150.000 allein in Äthiopien im ersten Halbjahr des italienischen Einmarschs bis zur Eroberung von Addis Abeba. Es fehlen 60.000 Inder. Es fehlen Aborigines, Maoris, Pazifikinsulaner und so weiter. Die kommen einfach nicht vor in unseren Statistiken. Sie wurden nicht registriert, sie wurden nicht gezählt. Sie waren ja auch keine vollwertigen Soldaten und galten ja vielfach auch nicht als vollwertige Menschen. 60.000 Südafrikaner, schwarze, weiße und farbige, in also nach der südafrikanischen Rassentheorie und Auftrennung, Aufteilung, Separierung, haben in Nordafrika gekämpft bei einer großen Schlacht. Viele hundert umkamen, in einem Massengrab verscharrt wurden und dann ein südafrikanischer Oberkommandierender gab den Befehl, die wieder auszugraben und in drei getrennten, nach Farben getrennten Gräbern erneut zu begraben. Das war der Blick auf diese Soldaten. Die schwarzen Soldaten, insbesondere die afrikanischen, waren Soldaten zweiter Klasse. Sie wurden in aller Regel nicht mehr richtig informiert, warum es in diesem Krieg ging. Es gab Ausnahmen, es gab sehr bewusste Leute, Antifaschisten, die freiwillig in den Krieg gezogen sind, die in Afrika sich dem freien Frankreich angeschlossen haben, die Grenzen überquert haben, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Aber es gab auch eine große Masse von in Unwissenheit gehaltenen und per Zwang rekrutierten, insbesondere auch von der britischen und der französischen Armee. Man sieht hier Kolonialsoldaten aus Westafrika auf dem Weg in den Krieg in Europa. Für die Soldaten der französischen Armee, die übrigens auch aus allen Kolonien kamen, nicht nur aus Afrika, sondern beispielsweise auch Indochina, aus dem Pazifik, ein Bataillon du Pacifique, Tahiti, Polynesier, Melanesier aus Tahiti, Neukaledonien, kämpfte in Europa für unsere Befreiung. In Westafrika gab es nach dem Kriegsbeginn in Europa 1939 eine große Mobilisierung, teilweise mit Geld, teilweise mit Zwang, wurden bis zu 500.000 afrikanische Soldaten rekrutiert. Auch diese Zahlen sind Schätzungen. Ich sage das immer bei den Zahlen, weil so wenig davon wirklich seriös historisch untersucht worden ist, muss man sich auf Schätzungen beziehen. Wir haben versucht, uns wesentlich auf Schätzungen von Historikern aus der Region zu beziehen, also afrikanische Historiker, weil die europäischen, die deutschen oder US-amerikanischen Historiker dieses ganze Thema ja bis jetzt vollständig ignoriert haben. Und wir haben mal zusammengezogen. Was haben algerische, marokkanische, tunesische, senegalesische, oder Historiker aus Burkina Faso an Soldatenzahlen zusammengefügt für ihre jeweiligen Regionen, für ihre jeweiligen Kolonien. Für die Franzosen waren sie alle Tirailleurs Senegalesen. Sie hießen alle Senegalschützen. Man wird das in einem Musical hören, wo einer sagt, ja, ich bin Senegalschütze, ich komme gar nicht aus dem Senegal, aber ich bin trotzdem Senegalschützen, weil die Weißen sagen zu allem Senegalschützen, ganz egal, wo wir herkommen, wir kommen aus 10, 15 verschiedenen Ländern, aber für die sind wir alle Senegalschützen. Die hießen alle Tirailleurs Senegalesen, obwohl sie aus 15, 20 verschiedenen Ländern kommen. Zum Kriegsbeginn gab es also diese Mobilisierung, Mobilmachung, und es wurden auch schon Hunderttausende nach Europa geschickt, an die Front in Nordafrika. Und als dann im Mai, Juni 1940 die deutsche Wehrmacht Nordafrika überrollte, gerieten bereits 80.000 bis 100.000 afrikanische Soldaten in deutsche Gefangenschaft. Viele von ihnen haben viele Jahre in deutschen Arbeitslagern verbracht. Die Nazis hatten natürlich einen der widerlichsten Rassismen, die man sich vorstellen kann. Sie wollten auch keine afrikanischen Gefangenen in Deutschland haben. Deshalb wurden die meisten dieser speziellen Gefangenenlager für Afrikaner im besetzten Nordfrankreich gebaut. Und bei der Gefangennahme wurden einige Tausend an Ort und Stelle einfach massakriert. Verbrechen der Wehrmacht, die auch in der Wehrmachtsausstellung nicht vorkamen und die gerade erst aufgearbeitet worden sind in einem neuen Buch von Raphael Scheck, Hitlers afrikanische Opfer. Es gibt Augenzeugen, die berichten, dass bei der Evakuierung aus Dünkirchen nach England die afrikanischen Soldaten hintanzustehen hatten. Das war ja diese heilige Verschiffung von Zehntausenden von alliierten Soldaten aus diesem belgischen Hafen auf die britischen Inseln. Die Afrikaner kamen als Letzte und deshalb war der größte Anteil der Gefangenen zu diesem Zeitpunkt auch Kolonialsoldaten aus Afrika. Es gab dann diesen Waffenstillstandsvertrag der Kollaborationsregierung von Vichy, in dem auch die Nutzung der afrikanischen Kolonien für das NS-Regime geregelt war, die Abtretung von Rohstoffen, nicht nur übrigens aus Afrika. Aus Indochina bezog die deutsche Wehrmacht beispielsweise Kautschuk für die Gummiproduktion für Militärfahrzeuge bis 1941, bis zum Angriff auf die Sowjetunion. Der Kautschuk wurde geliefert über die Transsibirische Eisenbahn. Insofern waren die Verbindungswege unterbrochen, als die Wehrmacht dann in der Sowjetunion einfiel. Aus Afrika wurden nicht nur Gelder eingetrieben zur Finanzierung der Gefangenen in den deutschen Lagern, sondern es wurden auch im Maghreb, in Nordafrika, beispielsweise Lastwagen, PKWs, Nahrungsmittel requiriert zur Versorgung des Afrikakorps, des berühmten Afrikakorps von Rommel, was in der Wüste in Libyen gekämpft hat, was aber weitgehend mit afrikanischen Materialien versorgt wurde. Die Fahrzeuge kamen teilweise aus Algerien. Die algerische Bevölkerung musste große Teile ihrer Nahrungsmittelproduktion abtreten an die faschistischen Mächte, an das Vichy-Regime, und Teile davon gingen nach Nazi-Deutschland. Die Folge davon war, dass die algerische Bevölkerung während des Krieges großen Hunger litt, dass es Epidemien von Typhus, also so Hungerkrankheiten, die sich schnell verbreitet haben, gab, dass viele Tausende daran gestorben sind, dass die Kolonien ausgeplündert wurden für diesen Krieg. Aus Afrika kamen alle möglichen ökonomischen Ressourcen für den Krieg. Sisal aus Tansania für die Taue der Kriegsmarine, Kupfer, Zink, Kohle, Mangan. Teilweise hatte Afrika bei einigen dieser militärstrategisch wichtigen Rohstoffe einen Prozentsatz von 50, 60, 70% der Weltproduktion. Es kam letztlich auch das Uran für die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki aus Afrika, nämlich aus dem Kongo. Aus dem Kongo geliefert an die USA, umgewandelt in Bomben und dann von einer pazifischen Insel eingesetzt gegen Japan. Gegen dieses Vichy-Regime bildete sich dann ja der Widerstand des freien Frankreichs auf der Seite der Alliierten. De Gaulle, war im Juni 1940 in London, rief über Rundfunk, BBC auf zum Widerstand gegen Vichy, gegen das NS-Regime und bezog sich dabei auch im Wesentlichen auf die wirtschaftliche und auch humanitäre Kraft der Kolonien mit 100 Millionen Einwohnern und damit natürlich entsprechend vielen potenziellen Soldaten. Für die Alliierten, für das freie Frankreich, der erste Stützpunkt war im Tschad. De Gaulle hat in seinen Memoiren später über die Bedeutung Afrikas im Zweiten Weltkrieg geschrieben: In den ausgedehnten Weiten Afrikas konnte Frankreich tatsächlich eine neue Armee zur Verteidigung seiner Souveränität aufstellen und damit die Kräfteverhältnisse an der Front umkehren. Afrika in Reichweite der Halbinseln Italien, Balkan und Spanien gelegen, bot eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für die Rückeroberung Europas. De Gaulle hatte zu Beginn seiner Rekrutierung bestand seine Armee zur Hälfte bis zwei Dritteln aus Afrikanern. Das blieb auch so bis zur Landung der Alliierten in Europa. 1943 landeten die ersten alliierten Truppen auch in Nord- und Westafrika. Das Vichy-Regime, zumindest in Afrika, brach zusammen. In Indochina hielt es sich ja noch wesentlich länger, bis 1944 in Teilen der pazifischen Inseln übrigens auch, auf Seiten der Faschisten. In Afrika brach es zusammen und viele der Kolonialsoldaten, die dann für Vichy rekrutiert worden waren, mussten einmal mehr die Uniform wechseln, manche zum zweiten Mal, um jetzt wieder mit den Alliierten weiter zu kämpfen. Plus weitere 300.000 Kolonialsoldaten aus dem Maghreb, also aus Nordafrika, die speziell für die Landungen der alliierten Truppen in Europa rekrutiert wurden. Vielleicht können wir jetzt mal eine Stimme eines dieser afrikanischen Kolonialsoldaten der französischen Armee hören, Yoruba aus dem Senegal, der auch diesen Wechsel miterlebt hat von einer Front an die andere und von dem ich einen kleinen Auszug aus dem Interview aus einspiele. Ich bin 1919 in Kedjibi im Bezirk Sine Saloum in Senegal geboren. Mein Name ist Yeroba. Die Franzosen sind 1940 auf der Suche nach Soldaten über die Dörfer gezogen. Sie haben sich dabei direkt an die Dorfchefs gewandt oder an die Chefs der Kantone und sich Namenslisten von jungen Männern geben lassen. Uns hat niemand gefragt, wir mussten einrücken. Wären wir zu Hause geblieben, hätten sie uns vor Gericht gestellt und vielleicht erschossen. Ich erinnere mich noch an den Donner der Geschütze im September 1940. Damals drohte die Bombardierung der Stadt Dakar, aber niemand hatte uns erklärt, worum es bei diesen Kämpfen eigentlich ging. Wir wachten eines Tages auf und die Vichy-Franzosen befahlen uns, an die Front zu gehen. Das war alles. Bevor wir Dakar 1943 verließen, haben die Franzosen uns eine Spritze gegeben. Danach brauchten sie uns 24 Stunden lang kein Essen zu geben, denn wir spürten keinen Hunger. Wir fühlten gar nichts. Bei Toulon lagen 9 deutsche Divisionen. Und wir haben von morgens um 7 Uhr bis abends um 6 gekämpft, um sie zum Rückzug zu zwingen. Wir haben nicht wenige von ihnen aus ihren Schützengräben geholt und gefangen genommen. Viele von uns ließen dabei ihr Leben. Nach einer Schlacht gab es so viele Tote, dass Bulldozer und Bagger kamen, um ein Massengrab für all die gefallenen Senegal-Schützen auszuheben. Weiße und afrikanische Soldaten waren schon in der Ausbildung, strikt voneinander getrennt. In der Armee kochten französische Köche für die Franzosen und Schwarze für die Tirailleurs. Die Tubabs, die Weißen, erhielten französisches Essen, alle anderen Maniok und Maisbrei mit Erdnusssoße. Noch auf dem Schlachtfeld waren wir Afrikaner benachteiligt. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch der Sold der europäischen Soldaten war. Unserer war in jedem Fall geringer. Und manchmal haben sie nicht einmal das ausgezahlt, was sie versprochen hatten. Also ähnlich wie bei den Briten wurden auch bei den Franzosen viele der Kolonialsoldaten zwangsrekrutiert, und das übrigens unabhängig von der Seite. Also nicht nur vom Vichy-Regime, was ja bis 1942, 43 den gesamten Norden Afrikas kontrollierte und Westafrika, nur Äquatorialafrika war auf der Seite des freien Frankreichs, sondern auch von de Gaulle. von den Truppen von de Gaulle. Es gibt Zeitzeugen, die geschildert haben, wie nach den Kämpfen im Nahen Osten, im Libanon, in Syrien, wo sich die Kolonialsoldaten von beiden Seiten gegenüberstanden, weil Libanon, Syrien eine Vichy-Kolonie war, Vichy kontrolliert, und die Alliierten versucht haben, diese Bastion, in der auch die Deutschen versuchten, Stützpunkte aufzubauen, einzunehmen und zu verhindern, dass dadurch die deutsche Wehrmacht einen Zugriff auf den Nahen Osten bekam. Da standen sich dann auf Seiten der Alliierten auch wieder afrikanische Kolonialsoldaten gegenüber mit Afrikanern auf der Seite Vichys. Und als da die Kämpfe zu Ende war, da wurde mit angelegtem Gewehr wurden die Leute gezwungen, die Afrikaner, die auf der Seite Vichys gewesen waren, ihre Uniform zu wechseln und in der Kaserne zu bleiben und mit de Gaulle weiterzukämpfen. Die wurden auch nicht gefragt und bekamen häufig auch keine Erklärung für das, was sie machen. Viele haben ein zweites Zeitzeugnis, ein von Babassi aus Burkina Faso, damals Kolonialsoldat, später Verteidigungsminister seines Landes, was früher Obervolta hieß und in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren Burkina Faso heißt. Les Européens, c'est d'autres idées. Mais chez nous, on dit, l'Allemagne nous attaque. Bei uns wussten die Leute damals nicht, worum es ging, wenn von Faschismus die Rede war. Nur die Europäer hatten eine Vorstellung davon. Uns erzählten sie lediglich, dass die Deutschen angegriffen hätten und uns Afrikaner für Affen hielten. Als Soldaten könnten wir ihnen beweisen, dass wir Menschen wären. Das war's. Mehr politische Erläuterungen gab es zu der Zeit nicht. Es hieß, wir müssten in den Krieg ziehen. Aber niemand hat uns erklärt, warum. Ich habe an der Landung in Toulon und an den Kämpfen bis nach Straßburg teilgenommen. Dort standen wir bei Kriegsende. Wir Schwarzen hatten gekämpft, um die Deutschen zurückzuschlagen. Es waren viele Zehntausend, ich habe es gesagt, in deutschen Lagern. Es gab auch afrikanische Gefangene in deutschen Konzentrationslagern. Das waren zum Beispiel Afrikaner, die zum Zeitpunkt der Besetzung Frankreichs in Frankreich gelebt hatten und sich dem französischen Widerstand der Résistance angeschlossen hatten und die dann als politische Gefangene auch in deutsche Konzentrationslager kamen. Auch in den deutschen Lagern gab es eine rassistische Ordnung. Es gab Gruppen, die besser behandelt wurden als andere. Arabische Kolonialsoldaten, auch indische, wurden teilweise separiert, weil man meinte, sie am ehesten zum Überlaufen bewegen zu können, was ja in einigen tausenden Fällen auch gelungen ist. Die faschistischen Achsenmächte hatten untereinander die Welt ja aufgeteilt, die sie erobern wollten. Danach sollte Italien den Mittelmeerraum, den Nahen Osten kontrollieren. Deutschland wollte das Nazi-Regime wollte ein großes Kolonialreich in Zentralafrika bis in den Süden Afrikas etablieren und ansonsten über den Kaukasus die gesamte Region bis Afghanistan und dann die indische Grenze. Und Japan als drittem Verbündeten wurde die Pazifikregion, Asien, bis nach Indien zugestanden als dritter Einflussbereich. Es war sogar festgelegt, an welchem Längengrad sich der deutsche und japanische Einflussbereich in Indien treffen sollte. Das ist ein Längengrad, der ist ungefähr in der Höhe von Bombay und heute Ostpakistan. Dort wollten die Truppen beider Länder sich treffen und nach der Niederschlagung der Briten, wie sie erhofft hatten, nach dem Endsieg, dann da zusammentreffen, und auf beiden Seiten sollten indische Kolonialsoldaten mitmarschieren. Bei den Italienern sollten arabische Freiwillige mitkämpfen, weshalb es einen Austausch gab zwischen Mussolini, Italien und Hitler, Deutschland. Die Italiener schickten indische Soldaten, die sie zum Beispiel in Nordafrika gemacht hatten. Ich habe ja erzählt, da waren 10.000 auch indische Kolonialsoldaten, kämpften gegen die deutsch-italienischen Verbände. Wenn die in Italien inhaftiert wurden, wurden die nach Deutschland geschickt, in ein spezielles Lager in Annaberg, um es indischen Kollaborateuren zu ermöglichen, dort eine Legion für die deutsche Wehrmacht zu rekrutieren. Umgekehrt schickte das NS-Regime arabische Soldaten, die in Nordafrika gefangen waren oder auch in Frankreich, nach Italien in Lager, wo Mussolini versuchte, eine arabische Legion aufzubauen, die bei der Eroberung Nordafrikas und des Nahen Ostens eingesetzt werden sollten. Die schwarzafrikanischen, also die afrikanischen Soldaten aus Ländern südlich der Sahara, waren die untersten Gefangenen in allen Lagern. Sie hatten die brutalsten Zwangsarbeiten zu verrichten, sie hatten die meisten Misshandlungen zu ertragen, sie hatten sicherlich die höchste Zahl der Opfer in den Arbeitslagern, abgesehen natürlich von dem Massenmord an den jüdischen Gefangenen in den Vernichtungslagern der Nazis. Wenn sie denn überlebten und zurückkehrten in ihre Heimatländer, wurden sie auch von den Alliierten in einer Weise diskriminiert, die jahrzehntelang verschwiegen und verdrängt wurde. Ein sehr drastisches Beispiel dafür ist ein Massaker an afrikanischen Kolonialsoldaten 1944 im Senegal, in Dakar, konkret im Camp de Tiaroy, in einem Vorort von Dakar, in einer Kaserne, ein Militärcamp, das nennt sich Tiaroy, gibt es auch heute noch, ist auch heute noch eine Kaserne. Ich bin da mal gewesen, unweit dieser Kaserne gibt es eine große Ausfallstraße aus Dakar und zumindest vor einigen Jahren sind an dieser Straße alle möglichen kleinen Geschäftsstände, Hütten und so weiter, einfachste Häuser und Behausungen, und hinter diesen Hütten findet man plötzlich ein großes Karree, umgrenzt von einer hohen grauen Mauer mit einem Stahltor, ohne Inschrift, ohne Hinweis, ohne alles. Die Tür lässt sich öffnen, man kommt rein und sieht ein Gräberfeld von 250, 300 Gräbern. Keines der Gräber hat einen Namen. Auf keiner der Mauern steht, was das für ein eigentümlicher Friedhof ist. Es ist der Friedhof der Kolonialsoldaten, von denen mindestens die Hälfte in deutschen Lagern gesessen hatten, die 1944 im Dezember zurückkehrten, auf einem Schiff in den Senegal, aus verschiedensten westafrikanischen Ländern stammten. Es waren insgesamt 1300 Tirailleurs Senegalese in Anführungszeichen, und die in diesem Camp de Tiaroy auf ihren Sold warteten und auf die versprochene Entlassungsprämie. Die dortigen Offiziere, die schon dem Vichy-Regime treu gedient hatten, wollten das Geld nicht auszahlen, und im Übrigen Gelder, die die Soldaten mitbrachten aus Europa, französische Franc, nur zum halben offiziellen Wert in die Kolonialwährung CFA umtauschen. Daraufhin kam es zu einer Revolte. Die afrikanischen Soldaten nahmen einen französischen Offizier gefangen und ließen ihn aber wieder frei, nachdem er ihnen versprach, er werde sich persönlich mit seinem Offizierseid, versicherte er ihnen, nach Rücksprache per Telefon mit den obersten Behörden der französischen Kolonialadministration, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass sie bekommen, was ihnen zusteht, also dass die Zahlungen ausgezahlt würden, die sie hätten erhalten müssen. Die Soldaten haben ihn freigelassen, haben ihren Erfolg gefeiert. Das war der letzte Tag im November 1944. In der Nacht zum 1. Dezember fuhren französische Panzer auf und Maschinengewehrschützen traten an, um das Lager der afrikanischen Kolonialsoldaten zu beschießen, die mitten im Schlaf aus den Hütten stürzten, an Ort und Stelle massakriert wurden. Die Zahlen der Opfer schwanken, nach französischen Quellen sollen es nur 30 gewesen sein, nach afrikanischen sind es 300 gewesen. Nach Ansicht des Friedhofs, den ich gesehen habe, sind es eher 300, weil es sind eher 300 Gräber in diesem großen Friedhof. Dort wurden sie verscharrt, ohne Namen, man wollte mit nichts daran erinnern, was da geschehen war. Die sogenannten Rädelsführer wurden zu Haftstrafen bis zu 10 Jahren verurteilt. Einige von ihnen starben in französischen Gefängnissen und der Rest wurde aufgrund des wachsenden Drucks in Westafrika 1947 endlich amnestiert. Dieses Massaker ist für ganz Westafrika ein ganz bedeutendes politisches Ereignis gewesen, weil es ein Anstoß, auch ein sehr vehementer Anstoß war für die Debatten um die Unabhängigkeit Westafrikas. Die Gruppen, die es gab, die für eine antikoloniale Politik betrieben, die für die Unabhängigkeit ihrer Länder eintraten, war das ein Symbol für die brutale Willkürherrschaft der französischen Kolonialmacht. Der senegalesische Regisseur Ousmane Sembene, den ich heute Nachmittag schon erwähnt hat, hat auch einen Spielfilm genau zu diesem Massaker in Tiaroy gemacht. Abgesehen von der militärischen Ausplünderung der Kolonien und jetzt Afrikas, insbesondere gab es auch die ökonomische, nicht nur was die Rohstoffe angeht, sondern beispielsweise auch über verordnete Zwangsarbeit. In den französischen Kolonien gab es ein eigenes Gesetz dazu, das Gesetz für Eingeborene, so hieß das, Code de l'Indige Genin, von 1881, das auch im Zweiten Weltkrieg noch galt und das in einem bis dahin völlig unbekannten Ausmaß angewendet wurde in diesem Krieg. Zehntausende Afrikaner wurden in den Kolonien zu öffentlichen Bauvorhaben herangezogen, zum Beispiel zur Verlegung einer Straßentrasse aus dem Kongo bis zum Atlantischen Ozean. Wegen der Rohstoffe, beispielsweise Uran, musste ja abtransportiert werden. Sie mussten Staudämme bauen, sie mussten Eisenbahndämme verlegen, Kanäle ausheben, Schiffe beladen, Sisal, Baumwolle anpflanzen. Die französische Kolonialverwaltung wollte damals das gesamte Tal des Nigers in ein riesiges Baumwollfeld verarbeiten, weil man brauchte ja Uniformen für die Soldaten. Und dieses Gesetz galt bis zum Ende des Krieges, wurde erst 1946 aufgehoben, auf Antrag eines der wenigen pseudo-afrikanischen Parlamentsabgeordneten. Da gab es so eine Handvoll, die die Franzosen in ihr Parlament gelassen hatten, wurde es 1946 aufgehoben. Für die britischen Kolonien verabschiedete die britische Regierung 1942 ein gesondertes Gesetz, das, Zitat, in ungewöhnlichen Umständen, die keinerlei Aufschub dulden, Zwangsarbeit in den Kolonien erlaubte. Entscheidungen über größere Einsätze fällte das Kriegskabinett in London. Afrikanern, die den Einsatz verweigerten, drohten Geldbußen, körperliche Züchtigung oder Gefängnis. Allein in Kenia mussten nach diesem Gesetz 20.000 Männer in Betrieben Zwangsarbeit leisteten, die Sisal, Zucker, Gummi oder Flachs für die Truppen der Alliierten verarbeitet haben. In Nordnigeria zog die britische Kolonialverwaltung 1943 über 100.000 Afrikaner zu Schwerstarbeit in Zinnminen ein. Jeder Zehnte davon überlebte den Einsatz nicht. In Südrhodesien mussten mehr als 33.000 Zwangsarbeiter Flugplätze bauen und so weiter und so fort. In Nordrhodesien wurden Zwangsarbeitern weiße Farmer ausgeliehen für einen Tag, einen Schilling pro Tag. Aufgrund dieser Zwangsrekrutierung und der Zwangsarbeit wurde Afrika auch in einer Weise ökonomisch geschädigt im Zweiten Weltkrieg, von der sich die bis dahin noch weitgehend auf Selbstversorgung ausgerichtete Landwirtschaft des Kontinents im Übrigen nie erholt hat. Es sind doch viele dieser Monokulturen, die noch heute absolut auf den Export ausgerichtete afrikanische Wirtschaft auszeichnen, im Zweiten Weltkrieg erst angelegt oder zementiert und ausgebaut worden. Strukturen, die aber nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten wurden, nicht wieder aufgegeben wurden. Der Historiker Joseph Kiserbo aus Burkina Faso, der erste, der die Geschichte Afrikas aus afrikanischer Sicht geschrieben hat in den 60er Jahren, Joseph Kiserbo hat gesagt, dass nichts seit dem Sklavenhandel und der Zerstückelung des Kontinents auf der Kongo-Konferenz in Berlin 1884 für Afrika so nachreichende und verheerende Folgen hatte wie der Zweite Weltkrieg. Die verarmten Afrikaner unterstützten die Alliierten zum Beispiel auch mit Spenden. Die Franzosen wie die Briten sammelten Geld für ihre Truppen in Afrika. Geld, Nahrungsmittel, Baumwolle. Es gibt Filmaufnahmen aus Kenia und Nigeria, aus britischen Kolonien. Da stehen diese britischen Offiziere in ihren weißen Anzügen und vor ihnen lange Schlangen von Afrikanern, die Schafe spenden, Mais spenden, Baumwolle spenden, Hirse spenden in Schalen. Das wird alles eingesammelt und für die britischen Truppen oder für die britischen Kinder nach den ersten Bombenangriffen auf London. Ich habe schon erwähnt, dass für die afrikanischen Gefangenen in deutschen Lagern gesammelt werden musste. Dafür gab es gesonderte Komitees in der Elfenbeinküste, in Senegal, in Mali und so weiter zur Versorgung der Gefangenen. Und es wurde für britische Kriegsflugzeuge gesammelt, die Spitfires. Eines dieser Flugzeuge kostete 12.000 Pfund und für 5.000 Pfund konnten die Großspender ihren Namen auf das Flugzeug schreiben lassen. Die Flugzeuge wurden nach ihnen benannt. Großspender in Afrika waren oft ganze Städte oder Länder. Deshalb gab es zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Spitfire-Kriegsflugzeuge, die Namen trugen wie Mombasa, Kambameru, Kalahari. Es gab zweimal Sierra Leone, dreimal Sansibar und so weiter und so fort. In den Städten, in den Kolonien standen solche Spendenthermometer, die aufgebaut waren und den Stand der Spenden anzeigten. Also es war zum Teil nicht so ganz freiwillig, es wurde angeordnet. Zum Zweiten konnten sich teilweise ihre Söhne freikaufen durch Geldspenden und Sachspenden. Und es gab natürlich eine massive Propaganda, die Kolonialmacht in ihrem Krieg zu unterstützen. Die Maasai beispielsweise spendeten 10.000 Rinder zur Verpflegung der alliierten Truppen, was nicht wenig war, was eine ganz wesentliche Versorgung der alliierten Truppen in Nordafrika zum Beispiel war. Den letzten Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, dass von allen Seiten die afrikanischen Soldaten auch nach dem Krieg weiter diskriminiert blieben. Nicht nur, weil sie zurückkehrten in Kolonien, wo ihnen trotz vieler Versprechen auch danach keine Bürgerrechte, keine Wahlrechte, keine Unabhängigkeit gewährt wurde, sondern auch, weil sie erheblich schlechter, wenn denn überhaupt, entlohnt wurden oder mit Pensionen bedacht wurden als europäische weiße Soldaten. Es war so, dass die britische Armee grundsätzlich keine Pensionen zahlten, sondern nur Einmalzahlungen. Es blieben viele Soldaten zunächst zwangsweise in Europa zurück, weil es keine Transportmöglichkeit gab, sie nach Hause zu schicken. Yoruba, den wir eben gehört haben aus dem Senegal, kam erst 1947 wieder zurück in den Senegal. Das war ein Vortrag von Karl Rössel vom Rheinischen Journalistinnenbüro aus Köln über ein bislang weithin vergessenes Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. In der Nord-Süd-politischen Zeitschrift IZ3W von April 2009 sind seine Rechercheergebnisse über Kollaborateure in der Dritten Welt veröffentlicht worden. Nachzulesen ist in diesem Heft mit dem Titel »Treueschwüre für die Nazis«, wie deutsche Wissenschaftlerinnen arabische Kriegsverbrecher zu verharmlosen suchten, wie indische Kollaborateure zu Freiheitskämpfern umgedeutet wurden und wie die argentinische Regierung Fluchthilfe für Nazi-Verbrecher organisierte. Im September 2009 wird über die Kriegsschauplätze in der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg eine Ausstellung, die das Rheinische Journalistinnenbüro nun gemacht hat, ihre Premiere in Berlin erleben und bis Ende 2011 durch verschiedene Städte touren. Im November diesen Jahres wird die Ausstellung mit Schautafeln, Hörstationen und Videoproduktionen auch in Freiburg zu sehen sein. Und, sofern es die finanziellen Mittel erlauben, wird auch das Hip-Hop-Musical A No More hier in Freiburg gastieren. Wer Ideen oder Vorschläge zur Finanzierung des Auftritts der Straßburger Theatergruppe hat, wende sich direkt an die Redaktion des IZ3W in Freiburg, die die Ausstellung unterstützt. Entweder über die Homepage www.iz3w.org oder telefonisch zu erreichen unter 0761 74 003.